In einer Sommernacht im Jahr 2003 wacht Bertrand Cantat in Vilnius neben dem leblosen Körper seiner geliebten Marie Trintignant auf. Er kann sich an nichts mehr erinnern. Über die Liebesgeschichte zwischen dem Rocksänger und der Schauspielerin wurde in den Medien viel berichtet und erst recht dann über ihr tragisches Ende. Der Fall erregte auch über Frankreich hinaus Aufsehen und löste öffentliche Diskussionen aus über häusliche Gewalt. Der Münchner Dramatiker Albert Ostermeier hat ein Buch über Cantat und Trintignant geschrieben. Unser Autor Christian Lerch rekonstruiert mithilfe des Romans C4 die letzten Stunden des öffentlichen Liebespaares. Mein Liebling, du hast alles geliebt. Hast dich blindlings ins Glück gestürzt. Spontan, ohne jedes Kalkül. Du wusstest zu lieben, heftig zu lieben. Dein Feuer lag in deinen Blicken, in deinen Gesten, in jener Anmut, die noch immer dein Gesicht umspielt, trotz der brutalen Schläge, die seinen Glanz für alle anderen auslöschen wollten. Im Juli 2002 lernen einander der Rockmusiker Bertrand Cantat und die Schauspielerin Marie Trintignant kennen. Er, der als sanftmütig geltende Sänger der Gruppe Noir Désir, sie, die dunkle, unergründliche Schönheit des französischen Films, die Tochter Jean-Louis Trintignants. Die beiden verlieben sich und verlassen, kaum dass sie sich kennengelernt haben, ihre Partner. Marie, ihren Ehemann, den Filmregisseur Samuel Bonchéri, Bertrand, seine Ehefrau Christina Radi. Was folgt, ist eine Amour fou, die französische Medien über Monate hinweg beschäftigt. Wir holen uns ihre Leidenschaft, die von Marie und Bertrand, leihen ihnen dafür unsere Starre. Mich haben immer schon Menschen in Extremsituationen interessiert. Und mich hat dann interessiert, was passiert, wie verhalten sie sich? Oder was gerät einfach ins Rollen? Wie kommt es immer wieder zu solchen fatalen Situationen? Und das ist das bei diesen Figuren. Und warum kommt es dann bei diesen Figuren einfach zur Gewalt? Und was kann diese Gewalt aufhalten? Der Lyriker und Dramaturg Albert Ostermeier kannte Marie aus Chabrols Film »Eine Frauensache«. Bertrand, den Sänger der Noir Désir, von einem Aufenthalt in Bordeaux. Mehrere Jahre versenkt sich der Münchner Autor ins Leben des ungleichen Liebespaares, das gerade ein Jahr zusammen sein wird, ehe der Tod Maries im Sommer 2003 die Romanze beendet. 2008 erscheint Ostermeyers Roman C4, benannt nach dem Gott der griechischen Mythologie. Ich habe einmal gelesen und bin in Recherchen darauf gestoßen, dass eben in einem Lokal waren, und sich immer dort getroffen haben in Paris, wo man bis 4 Uhr nachts Austern essen kann und wo die Bohème Champagner schlürft, das C4 heißt. C4, der Gott des Westwinds. Der Westwind, der sich in den wunderschönen, atemberaubenden Jüngling Hyakinthos verliebt, der ihn dann von Apollon ausgespannt wird und der ihn in rasender Eifersucht durch die Schluchten fegt und dann aus dieser Eifersucht einen Diskus umleitet, den der Apollon wirft und damit den Hyakinthos erschlägt. Und somit ist es nicht nur so, dass in diesem Lokal, wo sie trafen, in der Geschichte der C4, ist schon angelegt die Geschichte der beiden. C4 ist der Wind, der aus der Finsternis kommt. Noir Désir, die dunklen Leidenschaften, die Finsternis. Es gibt unglaublich viele Assoziationsketten. Mittwoch, 6. August 2003. Marie Trintignant wird auf dem Pariser Prominentenfriedhof Père Lachaise beigesetzt. Alle drängten sich, um von ihr, Marie, Abschied zu nehmen. Überall standen sie hinter den Absperrungen. Der Wind weht die Hitze in die Gesichter. Die Großzügigkeit der Verstorbenen erinnert auch an ihre Leidenschaft. Dann bläst der Wind die Worte weg. Schwitzende Worte. Zärtlichkeit und Schmerz. Tausende. Sie weinen. Keine Hoffnung trägt sie. Der Sarg wird durch die Menge getragen. Er ist weiß. So unschuldig, so klein. Ein Meer aus Blumen, Gestecken, Kränzen, Schleifen und Kerzen säumt das Grab der gerade 41 Jahre alt gewordenen Schauspielerin. Es war einfach dieses Götterpaar. Nur einer kommt nicht zu ihrem Begräbnis, Bertrand. Er steht in Vilnius, in Litauens Hauptstadt, vor Gericht. Bertrand ist angeklagt, Marie erschlagen zu haben. Es ist schon sehr, sehr tragisch, dass man sieht, dass man denkt, dass das alles so irgendwo am Rand der Welt dann auf diese Art endet. Schon im Kindesalter steht Marie für ihre Mutter, die Regisseurin Nadine Trintignant, vor der Kamera. Im Sommer 2003 verfilmt Nadine das Leben der Schriftstellerin Colette mit ihrer Tochter Marie in der Hauptrolle. Die Dreharbeiten dieser französisch-litauischen Produktion finden in Vilnius statt und dauern einige Wochen. Bertrand hält es ohne Marie nicht lange in Paris aus und fährt ihr nach. »Ich gehe zuerst auf den Fernsehturm und schaue mir die Stadt von oben an«, hat er sich gesagt, nachdem er gelandet war und nichts sah außer einem grauen Schleier. Jetzt lagen sie vor ihm. Unendlich viele Kirchtürme. Diese Nagelkissen Gottes. Diese Rache der Heiden. Durch Übertreibung ihren Verrat als Triumph aufzustellen, den Himmel zu pfählen. In C4 rekonstruiert Albert Ostermeier die letzten Stunden von Marie und Bertrand. Er hätte dieses Buch einfach schreiben müssen, sagt Ostermeier, weil er herausfinden wollte, was wirklich geschehen war. Er ist ein Rockmusiker, der sowieso als die Inkarnation des Leidenschaften, des Unbedingten, der die Massen mitreißt, der noch dazu eine große politische Integrität hat. Da ist die Schauspielerin, die so viele Männer hatte, die Verführerin ist. Und die beide so einfach überladen sind mit Projektionen auf sie, dass die in dem Moment selbst einfach nicht mal sagen können, hey, stopp, wir sind jetzt einfach auch nur zwei Menschen, die sich lieben und wir wollen das irgendwie leben, sondern die auch fast versuchen, diese Unbedingtheit, die alle in ihnen sehen wollen, dann auch einzulösen und sie dann auch fatalerweise in letzter Konsequenz einlösen, weil eben der Bertrand sie erschlägt. Freitag, 1. August 2003. In einem Pariser Hospital stirbt Marie Trintignant nach mehrtägigem Koma an den Folgen eines Schädelhirntraumas. Alle Brücken, kein Kontakt, das darf nicht wieder einreißen. Reiß alle Brücken ein, Marie. Du bist so anstrengend. Warum kannst du mich nicht einfach für einen Augenblick in Ruhe lassen? Damit du in Ruhe an ihn denken kannst und ihm schreiben? Du bist paranoid. Ja, ich bin ein Para. Ich habe Kopfschmerzen. Warum denken die Männer immer, sie dürfen alle an mir zerren? Schluss jetzt. Du willst mit mir Schluss machen? Ich muss mich vorbereiten, meine Mutter wartet. Fick deine Mutter. Die auch noch? An alle vergeudest du dich. Schon am Beginn dieser Beziehung, im Sommer 2002, verlangt Bertrand, dass Marie den Kontakt zu ihrem Ehemann abbricht. Er selbst zieht sich zurück, schreibt keine Songtexte mehr, kümmert sich kaum noch um seine beiden Kinder aus einer früheren Ehe. Die Fans von Noir Désir warten vergeblich auf eine neue Platte und befürchten, dass Bertrand durch die Beziehung mit Marie die Seiten gewechselt hätte und bürgerlich geworden sei. Noir Désir ist schließlich eine Band mit politischem Anspruch, gegen Globalisierung und gegen die Macht der Konzerne. Wir sind noch nicht aus dem Land der Wunder zurückgekehrt. Das Land, das wir betraten, ohne Licht gesehen zu haben. On n'est pas encore revenu du pays des mystères. Il y a qu'on est entré là sans avoir vu de la lumière. Il y a là le feu, le computer, Vivendi et la terre. Wo es Wasser, Feuer, Erde, Computer und den Konzern Vivendi gibt. Man sollte das Ganze in die Luft jagen. Vivendi ist der größte französische Medienkonzern. Bertrand kritisiert den Konzern häufig, beschimpft ihn als verlogen. Und das, obwohl Noir Désir bei eben jenem Konzern einen langjährigen und lukrativen Plattenvertrag hat. Donnerstag, 31. Juli 2003. Auf Wunsch ihrer Mutter Nadine und entgegen dem Rat der litauischen Ärzte wird die im Koma liegende Marie Trintignant aus dem Spital in Vilnius in die Hartmann-Klinik Neuilly nahe Paris ausgeflogen. Rockmusiker erschlägt seine Freundin, eine faszinierende Schauspielerin, ein Feenwesen aus den Höllenkreisen der Hysterie. Er erschlägt sie in Vilnius, wo sie einen Film dreht, in dem ihre Mutter Regie führt. Sonntag, 27. Juli 2003, 8 Uhr früh. Man bringt Marie Trintignant in die Universitätsklinik von Vilnius. Bertrand Cantat nimmt eine Überdosis Schlaftabletten und wird wenig später in dasselbe Spital eingeliefert. Wenn du dann direkt mit so unmittelbar nach so einer Tat mit den beiden Familien, mit den beiden Seiten sprichst, hättest du dich mit in diese Konflikte gebracht und in dem, ich habe das auch bei anderen Stücken gemerkt, dass natürlich alle versuchen, dich auf ihre Seite zu gewinnen oder dich verpflichten, ihre Seite zu sehen. Und darum ging es nicht. Es ging ja nicht um einen Schlüssellochroman, es ging nicht nur um einen Tatsachenbericht dessen oder eine Dokumentation, sondern es geht um ein literarisches Werk. Was geschieht wirklich am 27. Juli im Hotel Domina Plaza in Vilnius? Wie ist Marie zu Tode gekommen? Es gibt widersprüchliche Aussagen, viele Legenden und Rätsel. Um dem, was kurz nach Mitternacht in Vilnius wirklich passiert ist, so nahe wie möglich zu kommen, muss man sich der Vorstellungskraft bedienen, meint der Lyriker Albert Ostermeier. Das ist mein erster Roman, ja, hat lang genug gedauert. Das 20. Buch, aber der erste Roman. Der CD-Player liegt neben dem Fernseher. Bertrand zögert, weiß nicht, was er tun soll. Soll er eine CD einlegen, hoffen, dass die Musik ihn beruhigt? Oder soll er den Fernsehapparat anschalten? Darauf vertrauen, dass er ihn wegzieht in eine Welt, die kaufbar ist und so einfach mit ihren käuflichen Glücksversprechungen. Rufen Sie an. Rufen Sie an. Bestimmt hat Marie mit ihrem Ex-Mann telefoniert, redet er sich ein. Zündet fiebrig eine Zigarette an, füllt zwei Gläser Wodka und stellt sie auf den Tisch. Wir müssen reden. Er wird die Worte in seinem Kopf drehen, was sie bedeuten können, wie er sie sagen wird, was sie sagen werden. 26. Juli 2003, 8 Uhr abends. Nachdem Bertrand Cantat den Tag allein verbracht hat und die meiste Zeit mit Paris telefoniert, trifft er Marie. Hast du noch Kontakt zu deiner Frau, Bertrand? Ja, warum? Liebst du sie noch? Was soll ich sagen? Dass es nie aufhört, dass du sie immer noch liebst. Sie war auf jeden Fall so wie ich sie lese, aus den Spuren, die ich lesen kann. Die ich lesen kann aus dem, was andere über sie gesagt haben, zu mir gesagt haben, was ich aus den Filmen gelesen habe. War sie doch irgendwie einfach eine Frau, die richtig fiebernd war, die flirrend war, die fasziniert hat, die alle in ihren Bann geschlagen hat und die eine unglaubliche charismatische Sinnlichkeit hatte. Ja, vielleicht. Wir verstehen uns. Würdest du wieder mit ihr schlafen? Wie meinst du das? Naja, bei ihr ist es schon so, was dann auch rauskommt oder was viele gesagt haben, dass sie natürlich auch... Brich alle Brücken ab. ...diese Fähigkeit hatte, einfach zu provozieren und alles auf die Spitze zu bringen. Dass sie irgendwie die Menschen sofort im Kern und in ihrem Innersten und genau dort trifft, wo ihr Herz schlägt, aber auch wo man sie tödlich treffen kann. Küss mich, Marie. Ich kann jetzt nicht. Ich muss mich vorbereiten in die Maske. Küss mich ohne Maske. Du bist verrückt, Bertrand. Nach dir. Das kenne ich. Fass mich nicht so hart an. Man löst sich in seine eigenen labyrinthischen Systeme, die aber dann überhaupt nichts mehr, also die ganze Wahrnehmung überblendet sich mit dem, was man wünscht oder was man halluziniert. Wenn nur nicht wieder dieser Arsch anruft oder einer dieser anderen Ärsche. Als würden sie sich vervielfältigen, als hätte sie mit jedem was gehabt. Alle sehen sie so an. Marie, Marie. Als hätten sie einen Anspruch darauf, als dürften sie das. Marie, Marie. Schauen mich nicht an, als wäre ich nur ein trauriger Clown, der auf seinen Hörnern Flöte bläst und Luftgitarre spielt, weil er nichts als heiße Luft ist für sie, dieser Rockprolet. Ich... Wir müssen unsere Beziehung bis zum letzten leben, Marie. Ich glaube, dass es bei Frauen weniger schnell in diese Gewalt ausschlägt. Also ich glaube, dass das Männliche ja immer so ein Odysseus-Motiv hat. Dass es immer dann sofort sich übersetzt, dass man große Taten vollbringen muss, dass man unterwegs sein muss, dass man irgendwie alles in Bewegung, in Kraft, in Muskeln und eben in Explosion oder Implosion übersetzt. Und ich glaube, das ist ein sehr männliches Muster. Frauen können natürlich genauso eifersüchtig sein. Vielleicht müssen sie manchmal weniger beweisen. Und ich denke, so Männer ist oft so, dass sie ja, sich beweisen müssen. Samstag, 26. Juli 2003, 22.15 Uhr. Auf dem Weg ins Hotel Domino Plaza empfängt Marie ein SMS von ihrem Ehemann, von Samuel Bangery. Ruf mich an, wenn du kannst. Nichts Ernstes. Es geht bloß um den Film. Ich umarme dich, meine Kleine. Bertrand konnte kaum mehr stehen. Der Schmerz drehte sich wie ein Schlagbohrer durch seine Wirbelsäule. Er hatte Maries Telefon in der Hand und starrte auf die immer gleichen Worte, bis es klingelte. Boncheries Name aufleuchtete und blinkte und blinkte. Ich glaube, es ist eben auch so ein fatales Muster, dass Männer sich ganz schnell als Opfer sehen. Und gerade dann, wenn sie auch Täter sind. Gerade die Eifersucht sucht natürlich immer nur nach Zeichen, die sie bestätigen. Und das ist ein total geschlossenes System, aus dem man nicht mehr rauskommt. Mach das Licht an, sagt er in ihrem Rücken. Mach das Licht an, brüllt er. Ich finde den Schlüssel nicht. Dann mach das Licht an, verdammt. Hat er ihn? Sicher hat er einen Schlüssel. Scheiße, was willst du mit dem Feuerzeug? Weil du das Licht nicht anmachst. Madame macht das Licht nicht an. Wem hast du das Schlüssellein gegeben, du Nutte? Wo ist er denn? Der Lichtschalter ist tot. Du musst fester drücken. Er schlägt mit dem Stiefel gegen den Schalter. Das Licht springt an. Sie findet den Schlüssel nicht. Dann geht zum Portier. Samstag, 26. Juli 2003, 23 Uhr. Bertrand und Marie betreten in angetrunkenem Zustand und laut streitend die Suite Nummer 35. Sonntag, 27. Juli, 0.15 Uhr. Hotelgäste beschweren sich über den Lärm, den die beiden verursachen. Ein Hotelangestellter klopft an die Tür. Es wird ruhig. Marie liegt regungslos am Boden. Schlaf ruhig. Der Wind wird uns tragen und uns alles überwinden lassen. Meine Winde tragen mir deinen Geruch zu, die Gerüche deiner Liebhaber. Ich rieche, was auf deiner Haut liegt, was du isst, in was du dich windest und suhlst. Rieche die Orte, an denen du dich vor mir verbirgst. Rieche deinen Nacken, deine Nasenflügel, deine Haut nach der Liebe. Verfange mich in den Haaren auf deinen Armen, dem kaum erahnbaren Flaum über deinen aufgeplatzten Lippen. Dein Geruch wird in den Aufzügen stehen. Überall dort, wo du warst, überall dort, wo du mich betrogen hast. Der Wind wird uns tragen und uns alles überwinden lassen. Sonntag, 27. Juli 2003, 1 Uhr morgens. Bertrand schleppt Marie ins Bett. Natürlich ist jetzt, wenn man Bertrand Cantat sieht, ist es natürlich jetzt Mutmaßung, aber natürlich zeigen es auch die Protokolle. Er ist auf einmal, ist er in Vilnius, er ist in Frankreich der Megastar und jeder kennt ihn. Und da ist er dort in Litauen und es sind Dreharbeiten, seine Frau spielt im Film von der Mutter, die ganze Familie ist am Set. Er hörte ihren Atem nicht mehr. Er schlief rechts von ihr. Nur rechts konnte er schlafen. Auf der rechten Schulter. Er musste sie immer im Blick haben, sonst konnte er nicht einschlafen. Und natürlich ist es so, dass das etwas, was mich dann irritiert hat, dass du auf der einen Seite eine derart selbstbewusste und auch radikale Frau hast, eine tolle Schauspielerin, die aber auf der anderen Seite, die scheinbar all diese Befreiungskämpfe geführt hat und auch so lebt, wie sie will, auch mit den Kindern, mit verschiedenen Männern, einfach alles und ihren Beruf macht, der sehr erfolgreich ist, aber trotzdem unglaublich eng in diesen familiären Systemen und in diesen familiären Zwangsmustern und Abhängigkeiten ist, diese Rentier. Also die sind dort alle und er ist Mr. Nobody. Irreversibles Koma. Kein Weg führt zurück in die Unschuld, in die Fraglosigkeit. Er hätte sie schlafen lassen können, eine kalte Dusche nehmen, sich in die Dusche setzen und von dem kalten, sprudelnden Wasser bespucken lassen können. Hätte schreiben können, gegen die Duschwand trommeln oder seine Gitarre holen können, nackt auf dem Badhocker sitzen, die Gitarre stimmen und seinen Schmerz auf die Saiten übertragen in seine Stimme, die keine Fragen stellt, summt, hätte mit seinen Fingerspitzen den Saiten alles sagen können, sie gegen die Bünde drücken können und einschlagen können auf sie, statt auf Marie. Tu dois voir plus loin, tu dois revenir, égaré en chemin, I'm lost, tu verras le pire. Du sollst in die Ferne sehen, du sollst zurückkommen, dich verlaufen auf deinem Weg, dort wirst du das Schlimmste sehen. Die Visage der Figur ist auf jeden Fall die Platte, die ganz entscheidend wichtig war für das Buch und da die ganzen Songs kommen vor. Es ist ja einfach das Unheimliche und fast Unglaubhafte, dass diese Songs von Noir Désir natürlich einfach im Nachhinein wie eine Ankündigung gelesen sind. Das sind natürlich diese schwarze Fantasien, das sind diese Ängste. Es ist so, als ob das alles dorthin führt, auf das letzte Album, das bestimmt irgendwie das Schönste, das Suggestivste war, das Kraftvollste, das ganz viele Momente und Songs darin hat, was einfach darauf hinzielt. Warte auf mich, du meine Königin. Von den Gipfeln ziehen die Gewitterwolken ins Tal hinunter. Du nimmst mich nicht mehr wahr. Ich bin dein Parasit und gleichzeitig doch ich selbst. Attends-moi, toi, tu es la reine des sommets. L'orage sévit dans les plaines. Tu ne m'entends pas. Je suis parasité malgré moi. Vor allem die Liebessongs L'Appartement und Le Vent nous portera des Albums Des Visages, des Figures, so Ostermeier, erzählen von dunklen Sehnsüchten und abgründigen Wünschen. Liebe, verbunden mit Selbstaufgabe, Eifersucht, Kontrollverlust oder auch mit dem Tod. Sie wusste, wie einfach es geht, mein Herz in seinem Appartement einzuschließen. Bertrands Texte werden von seinen Fans nach Hinweisen durchsucht, als könnten seine Songs Aufschluss über seine Psyche und die Tat geben. Ich denke, das ist generell das sehr, sehr Schwierige und Komplexe mit Love-Songs wie auch mit Liebesgedichten, dass wir eigentlich, wenn wir, und das führt uns zu Zephyr, weil wenn wir über die Liebe sprechen, sprechen wir immer mit großen Worten. Mit großen Worten, die natürlich das Problem haben, dass alles, was wir über die Liebe sprechen, oft schon gesagt wurde oder dass man dann bei der Liebe immer zu ganz großen Worten greift. Wenn man alles in diese Worte packen will, weil man mit ihnen alles sagen will, diese Worte aber an sich schon verbraucht sind, durch die Werbung verbraucht sind, durch die Filme verbraucht sind, doch das tausendmal und immer wieder Gesagte verbraucht sind. Das heißt, man muss sie wieder aufladen, man muss sie sperriger machen, man muss ihnen Kontraste geben. Und deswegen funktionieren eigentlich, finde ich, am allerbesten die traurigen Liebessongs und Liebesgedichte. Und es ist einfach auch jedem Liebesgedicht meistens irgendwie ein Schatten eingeschrieben. Wir fühlen uns ja alle eigentlich immer sicher und eher unangreifbar für das. Also ich würde auch sagen, Gewalt ist für mich persönlich in meinem Leben ein totales Tabu und wo sich alles bei mir dagegen strebt. Aber mich interessiert natürlich, wo sind die Kippmomente in jeder Biografie? Wo sind die Momente, wo etwas umschlagen kann? Wo alles, was du erlernt hast an Zivilisation, an Haltung, an Respekt, wo das auf einmal sich auflöst? Wo man sich gefährdet. 31. Juli 2003. In Vilnius wird Bertrand Cantat von der litauischen Polizei verhört und wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft genommen. Des visages, des figures, des visages, des figures, des figurants, effacés, des faces A, des faces B. Was in der Suite Nummer 35 des Hotel Domina Plaza geschah, kann nur mühsam rekonstruiert werden. Es gibt keine Zeugen. Ganz Frankreich beschäftigt das Wie und das Warum. In zahlreichen Internetforen und Weblogs wird der Fall diskutiert. Vielleicht hat sie ihn gern eifersüchtig gemacht. Wie gesagt, wer weiß. Natürlich berechtigt das nicht zum Totschlag. Ich schätze Marie Trintignant so ein, dass sie extrem war. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass das alles so abgelaufen ist, wie erzählt wird. Da läuft was ganz schön daneben. Es spricht so viel dagegen. Ich bin seit den Anfangstagen Fan von der Band Noir Désir. Der Sänger Bertrand Cantat hat sich immer gegen Gewalt eingesetzt. Wenn man seine Texte liest und versteht, kann man sich einfach nicht vorstellen, dass der sowas getan haben soll. Solche schönen Worte bringt kein schlechter Mensch. Ich war Fan und werd's auch weiterhin sein. Warum nur den Mann verurteilen? Beide waren da schuld, dass die Situation derart eskalierte. Der Mann wird das doch sowieso nie mehr los. Sie scheinen die gleiche Gesinnung zu haben wie dieser Mörder. Kein Mitleid mit der Familie des Opfers. Hauptsache, Sie können dieses aggressive Schwein wieder singen hören. Ich hoffe nur, dass Contas Musikkarriere beendet ist und kein Mensch mehr seine CDs kauft oder in seine Konzerte geht. Natürlich weiß ich nur wenig von den Umständen, aber es ist mir unmöglich, den Zusammenhang zwischen der schrecklichen Tat, die Marie vernichtet hat, und den Formen des Machotums zu übersehen, die, wenn du mich fragst, in Künstlerkreisen linker Couleur vorherrschen. Die Person Bertrand Cantat wird zum Forschungsobjekt. Man durchkämmt seine Biografie, analysiert seine Songs. Gab es da nicht schon früher Anzeichen für Gewalttätigkeit? Manche schließen sich Nadine Trintignants Überzeugung an, er hätte Marie gezielt getötet. In einem 150 Seiten langen Brief, der 2003 als Buch veröffentlicht wird, beklagt sie den Tod ihrer Tochter. Marie, meine Tochter, mein Leben. Die Niedertracht deines Mörders kennt keine Grenzen. Seine erste Verteidigung, ich habe sie gestoßen, sie ist auf den Heizkörper gestürzt, ist heute nicht mehr aufrecht zu erhalten. Die Autopsie beweist, dass dir brutale Schläge zugefügt wurden. Das Buch, in dem sie Bertrand Cantat nicht weniger als 85 Mal als Mörder bezeichnet, wird in Frankreich ein Bestseller. Für Nadine Trintignant ist Marie ihr kleines Mädchen geblieben, das scheinbar einem grobschlächtigen Kerl zum Opfer gefallen ist. Heute sagt ein Mörder, der Trintignant-Clan habe ihn abgelehnt. Dieser große, kräftige Mann, der das Wort Frieden im Mund führte und im Fernsehen die großen Bosse beschimpfte, bei denen er unter Vertrag stand, war ein Medienstar. Er weiß, die Massen zu manipulieren. Doch er kann noch so den Verzweifelten spielen. Tatsache ist, er hat dich getötet. Andere sehen in der unbegreiflichen Tat einen Ausdruck von männlicher Gewalt, so etwa Alice Schwarzer. Es gibt eine große Fremdheit zwischen den Geschlechtern, die mit Liebeskitsch und Leidenschaftstamtam übertüncht wird. Wie im Falle Bertrand Cantat gegen Marie Trintignant. Irgendwann wird dann totgeschlagen. Und schließlich gibt es da auch noch jene, die Bertrands Gewaltausbruch als Folge einer leidenschaftlichen Liebe, der psychisch labilen Verfassung oder einfach nur als Resultat von zu viel Alkohol interpretieren. Affektverbrechen. Absichtsvolle Tötung. Die Autopsie der Leiche ergibt, dass sie nach mehreren Schlägen ins Gesicht bewusstlos wurde. Wir haben uns geschlagen, ich habe sie geohrfeigt, sagt Bertrand. Bei der Polizei gibt er zu Protokoll, dass er sie viermal geschlagen hätte und dass es keine gewollten und gezielten Schläge gewesen seien. Danach habe er Marie auf das gemeinsame Bett gelegt und erst am nächsten Morgen begriffen, was er getan hatte. Bertrand engagiert den französischen Staranwalt Olivier Metzger. 16. März 2004. In einem Bezirksgericht in Vilnius beginnt der Prozess gegen Bertrand Cantat. Der Staatsanwalt fordert 9 Jahre Haft für den Sänger. Cantats Verteidiger plädiert auf fahrlässige Tötung mit einer maximalen Haftstrafe von 4 Jahren. Ich bin fest davon überzeugt, dass dich dein Mörder schon vor diesem grauenvollen Samstag geschlagen hat. Oh, verzeih mir meine geschlagene Fifi. Ich habe nichts verstanden. Ich hasse ihn. Auch Nadine Trintignant engagiert einen Anwalt aus Frankreich, der sie und Maries Söhne bei dem Prozess vertritt. Dein Mörder wusste sich sehr gut zu verstellen. Erst später sagte man mir, dass er gewalttätig sei, sich gern prügle, bereits mehrere Frauen, darunter die eigene, krankenhausreif geschlagen habe. Sie haben ihn nicht angezeigt und leugnen bis heute diese belastende Vergangenheit. Auch sie müssen Angst haben. Bei dem Prozess in Vilnius treten die Angehörigen von Marie und Bertrand in den Zeugenstand. Christine Oradi, Bertrands Ehefrau, bestreitet freilich, dass er sie je geschlagen hätte. Ich kann ihn mit 2 Worten beschreiben. Ehrlich und sanft. Er hat nie seine Hand erhoben. Weder gegen mich, noch gegen jemand anderen. Eine Aussage, die Bertrands Verteidigern entgegenkommt. Laut Prozessbeobachtern versucht Olivier Metzger, den Rockstar als gefühlvollen Mann und Ersttäter darzustellen. Der Staatsanwalt und Nadine, die als Nebenklägerin auftritt, betonen dagegen, dass Bertrand mit seiner krankhaften Eifersucht den tödlichen Streit ausgelöst hätte. Außerdem hätte er sie nicht 4-mal, sondern mindestens 19-mal geschlagen. Er war groß und kräftig, dein Mörder, und du warst klein und zart. Er hat dich mit Leichtigkeit gestoppt in deinem Lebenslauf. Er wollte dich auslöschen, damit dich kein anderer mehr sieht. Die litauische Rechtsprechung sieht es als strafmildernd an, wenn ein Verbrechen im Zustand höchster Erregung und zwischen zwei sich besonders nahestehenden Personen geschieht. Bertrand gibt an, dass beide Wodka und etwas Wein getrunken hätten und leicht alkoholisiert ins Hotel zurückgekommen waren. »Wir waren beide nicht wir selbst«, sagt er mehrmals im Zeugenstand, bricht in Tränen aus und beteuert, dass es ihm leid tue. 29. März 2004. Das Bezirksgericht von Vilnius verurteilt Bertrand Cantat wegen absichtlicher Tötung und unterlassener Hilfeleistung zu 8 Jahren Haft. Seine Anwälte legen Berufung gegen das Urteil ein, die aber vom Gericht abgelehnt wird. Der Familie Trintignant ist das Urteil zu mild. Schließlich, so Maries Mutter, müsse Bertrand gewusst haben, was er tat. Juristische Feinheiten zwischen Mord und Totschlag interessieren sie nicht. Dass sie es natürlich als einen Mord empfindet. Und wenn man die Geschichte dieser Frau, die schon mal ein Kind verloren hat, ist es natürlich unvorstellbar, was das für ein Schmerz ist, was für ein Leid ist. Und sie hat sicherlich versucht, dieses Leid zu bannen, indem sie ihn einfach als Mörder festmachen will. Des armes, des chouettes, des brillantes, des qu'il faut nettoyer souvent pour le plaisir et qu'il faut caresser comme pour le plaisir l'autre, celui qui fait rêver les communiantes. Mehr als 14 Monate sitzt Bertrand im Lukiskio-Gefängnis von Vilnius. Danach wird er nach Frankreich überstellt. Im südfranzösischen Muret sitzt er weitere 3,5 Jahre ab. Nach Aussage der Gefängnisleitung ist er ein vorbildlicher Häftling, macht täglich Yoga, liest viel, beginnt ein Philosophiestudium und schreibt Tagebücher. Er gibt keine Interviews und zahlt an die Angehörigen der Toten 500.000 Euro und noch einmal 140.000 an die Filmfirma, die ihre Hauptdarstellerin verloren hat. 15. Oktober 2007. Das Bezirksgericht von Toulouse wandelt die verbleibenden 4 Jahre von Bertrand Cantat in eine Bewährungsstrafe um. Bertrand wurde kurz nach Mitternacht aus der Haft entlassen. Gute Führung, harte Bewährungsauflagen. Der Schlagzeuger seiner Band hat ihn abgeholt, vor dem Tor auf ihn gewartet, ihn in ein abgeschiedenes Haus gebracht. Sie sind durch die Nacht den dichten Nebel gefahren. Das ist ja auch ganz legitim und richtig, wie es immer ist in der Rechtsprechung, dass man dann schaut, natürlich nach der Hälfte der Strafe, dass es zur Bewährung ausgeschrieben wird. Und man hat dann sicherlich auch berücksichtigt, dass er einen Großteil der Haft in Vilnius saß, was bestimmt kein Zuckerschlecken war. Und ich glaube, die größte Strafe, die es für ihn überhaupt gibt, ist, dass es sie nicht mehr gibt und dass er dieses Verbrechen auf sich geladen hat. Bertrands Entlassung erregt erneut die Gemüter, lässt die alten Diskussionen um die verhängnisvolle Nacht in Vilnius wieder aufleben. Für die Trintignants ist die vorzeitige Entlassung unverständlich. Jean-Louis Trintignant äußert sich kaum zu dem Fall. Aber Nadine bringt ihre Wut und Trauer immer wieder zum Ausdruck. Einmal sagt sie, dass sie für jemanden wie Bertrand selbst den Begriff Mensch als unpassend empfinde. Wir würden sagen, es ist ein Fall von häuslicher Gewalt. Und dann auf einmal ist es auf einmal alles zusammengerückt auf das, was es natürlich auch ist. Und diese Form von häuslicher Gewalt gibt es bei uns tagtäglich und überall. Also wenn man den Klammer abzieht, dann bleibt doch etwas sehr, sehr Bitteres. Und das ist natürlich auch immer das Fragwürdige, dass wir denken, wenn es Stars sind, bewegen sie sich auf einem anderen Planeten. Und das ist nicht so. Bertrand kehrt zu seinen Kindern und seiner Ehefrau Christine Radi zurück. Er beginnt, Songs für Noir Désir zu schreiben und die Band bekommt einen neuen Plattenvertrag. Eine seiner Bewährungsauflagen ist es, nicht über Marie zu sprechen, zu schreiben und vor allem nicht zu singen. Im November 2008 erscheinen 2 neue Songs, Perdant, Gagnant, Gewinner, Verlierer und Le Temps des Cerises, die Zeit der Kirschen. In Internetforen wird diskutiert, ob so einer wie der überhaupt noch singen darf. Mais les esclaves et les cons qui n'auront pas su dire non, nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants. All diese schönen Spiele, erfunden, um als Erste an die Reihe zu kommen, um jeden zu erdrücken, der sich immer noch weigert, sich anzupassen. Ihr lullt uns in den Schlaf. Der Sandmann ist gekommen, aber wir halten ein Auge offen. Die Angst, die Leere, der Sieg der Gierigen. Gewinner, Verlierer. Der Song Perdant Gagnant unterscheidet sich kaum von den Liedern, die Bertrand Cantat vor seiner Zeit im Gefängnis geschrieben hat. Songs mit politischem Anspruch, großen Gesten und Pathos. Was bleibt, ist ein bitterer Nachgeschmack, meint der literarische Chronist des Falles Bertrand Cantat, Albert Ostermeier. Bis heute, sagt Ostermeier, sei es ihm unverständlich, wie man, auch in rasender Eifersucht, so lange auf jemanden einschlagen kann. Er war neben ihr eingeschlafen, als sie im Sterben lag. Und danach, was macht er dann? Die Vorhänge sind zugezogen, das Licht bleibt ausgeschlossen. Er sucht eine Öffnung in seinem Tablettenkopf. Muskelentspanner, Schmerztabletten, Antidepressiva, Drogen, das Waschbecken voller Pillen, die ihm aus der zitternden Hand fallen. Das ist genau der Punkt, wo natürlich auch der Roman aufhört, weil das ist eine weiße oder eine sehr, sehr schwarze Fläche, weil ich mir das auch nicht vorstellen kann. Ich habe mir immer so für mich nur als Gerüst es zu begreifen gemacht, dass es ja diese Fälle gibt, wenn jemand einen Autounfall hatte und keinen Arm mehr hat und dann in einem Schock nicht spürt, dass er keinen Arm mehr hat und weitergeht und dass der Schock so viel auslöst, dass man einfach es nicht merkt, nicht wahrnimmt. Dass es wirklich eine Schockstarre ist und der Körper weiß, dass du, wenn du in dem Moment die Wahrheit spüren würdest, du eigentlich tot umfallen müsstest. Und ich konnte es mir eigentlich nur so erklären, aber es ist eigentlich unerklärbar, vor allem vor dem Hintergrund, dass er sie retten hätte können. Protokoll eines Totschlags. Wie Bertrand Cantat seine große Liebe Marie Trintignant tötete und einschlief. Ein Feature von Christian Lerch. Es sprachen Mercedes Echerer, Markus Meyer und Brigitta Furgler. Realisation der Autor. Bertrand Cantat lebt zurückgezogen in Frankreich. Seine Ex-Frau Christina Radi hat am 10. Januar 2010 ihr Leben beendet.